Warum spricht man nach dem Artikel, der vom Heiligen Geist handelt, zugleich von der katholischen Kirche? Ist auch nicht unwichtig. Der Heilige Pius X. das hier in seinem Katechismus betont und logisch verbindet. Nach dem Artikel, der vom Heiligen Geist handelt, spricht man zugleich von der katholischen Kirche, um auszudrücken, dass die ganze Heiligkeit der Kirche selbst vom Heiligen Geist kommt, der Urheber aller Heiligkeit ist. Womit eben auch ausgesagt ist, dass die Kirche im Wesentlichen formell gesehen, wie es in Frage 142 bereits eingeschlossen ist, eine übernatürliche Institution ist, die aber in dieser Welt wirkt, insofern wir, was wir meistens tun, die streitende Kirche meinen, den Teil der Kirche, der sich hier auf Erden befindet, im Gegensatz zur leidenden, sühnenden Kirche, die Seelen im Fegfeuer, und die triumphierende Kirche, die Heiligen, die Seligen, die Engel im Himmel. Die ganze Heiligkeit der Kirche als solcher, der Kirche selbst, kommt vom Heiligen Geist, der Urheber aller Heiligkeit ist.